وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. كنا قد تكلمنا وأنت ليش اسمه لسفرها بشندوج، كنا قد تكلمنا عن شبه الجزيرة العربية، وقلنا شبه الجزيرة العربية هي هذه الأكبر جزيرة. شوفوا يا أخوة، هنا يحدها هذه من الغرب، إذا هذا الشمال، الشمال اللي فوق هون، يحج الجزيرة العربية من الغرب البحر الأحمر وقليل من البحر المتوسط هنا، ومن الشمال كذلك جبال طوروس، هذه الجبال تسمى جبال طوروس اللي هنا، ويحدها إيران والخليج العربي أو الفارسي من الشرق، ومن الجنوب البحر العربي أو المحيط الهندي يحدها من الجنوب. وهذه الجزيرة قلنا مقسمة إلى مناطق، هذه المنطقة تسمى تهامة، وهذه منطقة الحجاز، وهذه الجبال الممتدة من فوق هكذا تسمى جبال السارات إلى اليمن هنا. هذه المنطقة، شوف هذه المنطقة، هذه تسمى العروض، تسمى العروض، وهذه اليمن، وهذه نجد، وهذه الصحراء الكبيرة اللي هي نجد، هنا نجد. شوف المنطقة المرتفعة عن الأرض. بارك الله فيكم. Wir haben schon über die arabische Halbinsel gesprochen und wir haben gesagt, die arabische Halbinsel, die besteht aus 5 Teilen eigentlich. Es gibt manche Gelehrten, die haben gesagt auch 7 Teile. Von Westen es wird Al-Jazira al-Arab, das wird die arabische Halbinsel, von dem Roten Meer begrenzt, von Süden mit dem Indischen Ozean oder Arabischen Ozean, von Westen Iran und der Persischen oder Arabischen Golf, von der anderen Seite von oben hier, das ist die Taurus-Gebirge oder die syrische Wüste. Al-Jazira al-Arab, die ist 5 Teile. Hier, das bedeutet zwischen dem Roten Meer und den Gebirgen, die von Syrien nach, das wird von Norden nach Süden sozusagen sich verlängern, und die heißen Jibal al-Sarat. Dazwischen ist Al-Hijaz oder Tihama. Von Süden ist Al-Yemen hier unten. Von der anderen Seite hier gibt es Al-Arud und hier ist Najd, und das ist die Wüste. Die arabische Wüste hier in diesem Zusammenhang. Wir haben gesprochen schon über die sozusagen die geografische Geografie von der arabischen Halbinsel, und dann haben wir gesprochen über die Araber, und die Araber, die sind drei Arten. Die Araber sind drei Arten. قلنا العرب ثلاثة. Die Al-Arab al-Ba'ida, al-Qahtaniya, al-Adnaniya. Und dann haben wir über Zivilisationen in der arabischen Halbinsel gesprochen. Und dann über die Städte, die besonders sind, wie Mekka, al-Madina, al-Ta'if und Jidda. Und heute machen wir weiter, inshallah. Heute machen wir weiter, barakallahu fikum, bi'ithni ta'ala. اليوم سنتكلم عن الحالة السياسية والدينية والاجتماعية لشبه جزيرة العرب، ونبدأ أولا بالأحوال السياسية. سكان جزيرة العرب بدو وحضر، والنظام السائد القائم بينهم نظام قبلي، يعني نظام قبائل. والقبيلة العربية مجموعة من الناس تربط بينها وحدة الدم النسب ووحدة الجماعة، ولذلك نشأ بينهم قانون قبلي، يعني عندهم أعراف قبلية، خلاص هذه اللي تمشي. القبيلة لها رئيس يسمى السيد أو الشيخ، وأحيانا الملك أو الأمير يطلق عليه رئيس القبيلة. ويكون رئيسا للقبيلة بحسب منزلته من القبيلة وصفاته وخصائصه من شجاعة وكرم ومروءة. والرئاسة عندهم وراثة، يعني رئيس القبيلة يعطيها لابنه أو لأخيه أو لنسبه. ولرئيس القبيلة حقوق، حقوق عندهم. أول حق الاحترام والتبجيل، وإذا أمر الكل سمع، سمع طاعة، وإذا قضى أو حكم الكل يسمع. المادية له حقوق مادية، رئيس القبيلة يأخذ ربع الغنيمة، ربع الغنيمة يأخذه. كانوا يتقاتلوا القبائل، فإذا يغنموا من الآخرين شيء يأخذ ربع، ربع هذا الشيء يأخذه. وثم له الصفايا، الصفايا يعني هو يأخذ شيء آخر غير الربع هذا يأخذه، بعدين يختار فيعطوه. والنشيطة اللي هو الفيء اللي يأخذوه من دون حرب. والفضول يعني الباقي اللي ما يقسم يأخذه هو. قال لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، ما قصر. وعليه حقوق وواجبات كثيرة ومسؤوليات، فهو الجواد الكريم يعطي، مسؤول عن إكرام الضيوف، مسؤول عن عابري السبيل، مسؤول عن القبيلة في كل أمورها، وهو رمز القبيلة ولسانها الناطق، يعني مثل أقول رئيس دولة. إيه؟ وفي النظام القبلي تسود الحرية، حر، فلذلك هو طليق العربي، طليق صحيح يعطي لرئيس القبيلة حقوقه ويسمع كلامه، ولكن هو حر، ما كان يقبل العبودية. ويجب على كل شخص من أبناء القبيلة أن ينتصر للقبيلة، فإذا قررت القبيلة شيء خلاص، فإذا لم ينتصر لقبيلته ولم يقبل بحكمها إما يغادر القبيلة أو يقتلوه أو يعني يوصم بالعار. فلذلك قال دريد بن الصمة، دريد قال وهل أنا إلا من غزية، إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني هو شو كان دريد بن الصمة، كان عنده أخوه اسمه عبد الله بن الصمة، فعبد الله كان هو رئيس القبيلة، ودريد كان يعني كان مثل ما تقول أمير من الأمراء، ولكن الرئيس هو أخوه. فلما أرادوا يخرجوا للغزو قالهم دريد، قالهم لا تخرجوا، فقالوا له لا، القبيلة قالت نخرج. فقال وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني أنا من هذه القبيلة، إذا عملوا شر، إذا راحوا في الضلال أنا معهم، وإذا راحوا في الخير أنا معهم، أنا من هذه القبيلة وأفعل. فذهبوا وذهب معهم، فقال تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا، فقلت أعبد الله ذلكم الردي، هو أمرتهم وأمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد حتى الغدي. قصيدة معروفة لدريد بن الصمة. قال يعني أنا قلت لهم أنه ما تخرجوا وما تقاتلوا، فخرجوا وقاتلوا وبعدين قتل أخوه. فقال هو وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وأن ترشد غزية وأرشدي، يعني الذي نسميه اليوم القومية، قومية، أنا ابن هذا البلد، هذا البلد يعمل خير أنا معه، يعمل شر أنا معه، المهم بلدي. وهذا حرمه الإسلام، نحن أمرنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقيل يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال أن ترد الظلم عنه، يعني ما تخلي الظلم. أما هنا يقول لك حتى لو ظلمت القبيلة أنا معها. ف فهذا كان الوضع السياسي لجزيرة العرب. وهنا شوفوا بهذه اللوحة بارك الله فيكم الموجودة أمامنا هنا، هذه القبائل عموما اللي كانت موجودة وموجودة الآن، مثلا هنا عتيبة، هذه أرض قبيلة عتيبة، هنا هذه قبيلة مطير، هذه قبيلة حرب، هذه جهينة، وهذه كلها قبائل عربية. هذه شمر، شوف المنطقة الكبيرة اللي أخذتها شمر. ناجي ما عنده قبيلة، ناجي آشيتي. إيه هذه عنزة، نعم. فهذه المناطق كلها للقبائل العربية، القبائل العربية كانت وحدة هون وحدة هون وحدة هون وحدة هون وحدة إلى غير ذلك. المرة مثلا هنا شوفوا هذا كبير جدا عندهم هنا، ها كل مكان في في في في لهم في مكان من قبائل العرب. والآن سنتكلم بعدين عن مما تتكون القبيلة. بارك الله فيكم. Wir reden heute über die Lage, die politische Lage in der arabischen Halbinsel, weil das sehr wichtig ist. Weil später, wenn wir dann sprechen über unseren Propheten Muhammad SAW, dann sieht man diese Verbindung, wie die Lage war und wie die Lage nach dem Islam geworden ist. Und leider, wenn wir das erklären, wie die Lage vor dem Islam war und heute vergleichen wollen, dann sehen wir, dass die Muslime leider viele Dinge von vorislamischen Zeit praktizieren, ohne zu wissen. Weil sie ihre Religion nicht lernen wollen. Möge Allah uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Auf jeden Fall, die politische Lage in der arabischen Halbinsel. Politisch hat ein System, die arabische, oder es gab ein beherrschendes System in der arabischen Halbinsel. Und zwar, dass es Stammregeln und Stammgesetze. Die Araber waren aus verschiedenen Stämmen. Und diese Stämme, die waren auch vielleicht Königreich oder Fürstenreich. Aber trotzdem, Stammsystem ist das Maßgebende in der arabischen Halbinsel und bei den Arabern. Das heißt, es gab zum Beispiel die Al-Hira, die Königreich von Al-Hira oder Königreich von Al-Ghassasina. Aber trotzdem war das System Stammsystem. Was bedeutet ein arabischer Stamm? Das bedeutet, was ist ein Stamm? Ein Stamm, barakallahu fikum, besteht aus verschiedenen Leuten, die zusammenkommen und die Verbindung erstmal ist Blutverbindung oder Verwandtschaft. Die sind Verwandtschaft. Und die kommen alle zusammen und die bilden einen Stamm. Was diese Leute verbindet, ist zum Ersten ihre Verwandtschaft. Zweitens ihre Interessen. Drittens ihre Stärke. Und die kommen zusammen. Und dieser Stamm wird von einem Sheikh geführt. Oder der hieß As-Sayyid. As-Sayyid oder Al-Sheikh, oder Amir, oder König, Malik. Diese vier Bezeichnungen hat er bekommen. Und natürlich in diesem Stamm herrschten bestimmte Maßstäbe oder Regeln. Und diese Regeln gelten eigentlich. Und das war für sie sozusagen das System, das politische System oder das gesellschaftliche System. Der Führer oder Oberhaupt von dem Stamm, der Sheikh sozusagen oder der As-Sayyid, der genießte eine Position, die sehr wichtig war. Erstmal, diese Position sozusagen hat er bekommen, entweder durch Beerben, das heißt, sein Vater hat ihm das gegeben, oder sein Bruder oder sein Onkel und so weiter, oder weil dieser Mann schlau war, stark war, reich war, zügig war und er hat das sozusagen verdient. Der Oberhaupt von einem arabischen Stamm hat sozusagen Rechte gehabt in dem arabischen Stamm. Diese Rechte von dem Oberhaupt, die waren erstmal Jeder muss ihm Gehorsamkeit leisten. Von dem arabischen Stamm. Muss ihm Gehorsam leisten. Zweitens, alle haben ihn respektiert. Großer Respekt hat er genossen. Alle haben seine Befehle angenommen und praktiziert. Als sie Probleme gehabt haben, die kamen zu ihm, er hat zwischen ihnen gerichtet. Sagt er ein Wort, dann gibt es nicht zwei. Keiner diskutiert mehr. Sagt er das, خلاص. Das ist bezüglich Respekt sozusagen. Ja. Von der anderen Seite, im arabischen Stamm, erst der Befehlshaber. Das wird, wenn er Befehl gibt, dann läuft das und das muss passieren. Der bekam auch sozusagen Finanzen. Wie waren seine Finanzen? Die arabischen Stämme, da haben gegeneinander gekämpft. Und was haben sie? Die haben die anderen ausgebeutet. Jeder arabische Stamm kämpft der gegen den anderen und der beutet etwas aus. Wenn sie etwas ausbeuten, dann bekommt Barakallahu fikum, dann bekommt der Oberhaupt von der Beute, was man ausgebeutet hat, erstmal ein Viertel für ihn. Ein Viertel bekommt er. Angenommen, die haben von einem Stamm 100 Kamele ausgebeutet. Der bekommt sofort 25 für ihn. Natürlich. Warum? Jetzt kommt die Erklärung. Dann, der bekommt As-Safaya. As-Safaya, das bedeutet sozusagen etwas, was er auserwählt. Seine Wahl. Der sagt, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Ohne Diskussion bekommt er. Drittens, bekommt er, An-Nashita heißt es, was der Stamm von den anderen Stamm ausgebeutet hat, ohne Krieg, ohne Kämpfen. Viertens, der hat das bekommen auch, was man nicht verteilen könnte. Was man nicht verteilen konnte, hat er bekommen. Und deshalb sagte ein arabischer Dichter, لَكَ الْمِرْبَاعُ فِينَا. Du bekommst von uns, oder unter uns, hast du ein Viertel. وَالصَّفَايَا. Und Ausgewählte, was du auswählst. وَحُكْمُكَ. Dein Richten, das wird, was du gerichtet hast. Wenn du was sagst, dein Urteil gilt bei uns. وَالنَّشِيطَ. Und was du sozusagen, was wir dafür nicht gekämpft haben, وَالْفُضُل. Und was übrig geblieben ist. Bekommst du alles. Das ist der arabische Stamm, Oberhaupt. Ja, aber der arabische Stammführer hat auch Pflichten gehabt. Pflichten. Die Pflichten waren, erstmal, der ist zuständig für den ganzen Stamm. Zweitens, der muss großzügig sein, der muss den Leuten geben. Wenn einer zu ihm kommt, sagt ihm, ich möchte was, der gibt ihm. Es gibt nicht, dass er ihm sagt nein. Drittens, er sollte die Gäste empfangen. Und wenn Leute auf der Reise sind, der sollte ihnen Essen geben und er sollte sich um sie kümmern. Der musste richten zwischen den Leuten. Der muss die Probleme im Stamm im Griff bekommen. Der muss sozusagen schlichten zwischen den Leuten. Und er hat die Verträge mit anderen Stämmen gepflegt und sozusagen beschlossen. Und er musste auch natürlich die Leute beraten. Deshalb hat er auch von einer Seite viel. Der arabische Stammführer ist sozusagen Symbol für den arabischen Stamm. Und er ist der Mentor für seinen Stamm. In diesem System, in diesem Stammsystem war der Araber frei. Das wird des Freier. Der darf nicht, dass er versklavt wird. Deshalb viele haben ihre Töchter getötet, nur deswegen. damit die Töchter nicht versklavt werden und ausgebeutet werden. Und dazu, der Araber war in der Wüste aufgewachsen und der hat immer diese Freiheit genossen. Und als ihm etwas nicht gefallen hat, der hat das nicht getan. Aber wenn er das nicht tut, was der arabische Stamm sagt oder der Führer sagt, dann muss er den arabischen Stamm verlassen. Der darf das nicht mehr bleiben. Und alle Stammmitglieder sozusagen, die müssten unter dem Stamm sein und die müssen ihren Stamm verteidigen und dafür auch ihr Blut vergießen lassen. Hauptsächlich der Ruf vom Stamm muss sozusagen glänzend sein. Und bei ihnen war die Sache so, egal was dein Bruder von deinem Stamm macht, dann bist du auf seiner Seite. Macht er schlecht, bist du auf seiner Seite. Macht er gut, bist du auf seiner Seite. Es gibt nicht, dass du gegen sozusagen deinen Bruder im Stamm bist, sondern immer, was er gesagt hat. Und deshalb, barakallahu fikum, gibt es in der arabischen Geschichte eine schöne Geschichte, und zwar von Dureid ibn Summa, hieß er. Dureid ibn Summa. Dureid ibn Summa gehörte zu einem arabischen Stamm, der hieß Ghaziya. Ghaziya hieß das. Dieser Stamm Ghaziya, die wollten kämpfen gegen einen anderen Stamm. Und Dureid war der Bruder von dem Oberhaupt, von dem Stammführer. Dureid hat ihnen gesagt, nein, mach das nicht. Geht nicht zu kämpfen. Wir werden verlieren, weil die anderen stärker sind. Die Leute haben ihm gesagt, doch, wir machen das. Und sein Bruder hat gesagt, ja, wir machen das. Deshalb hat Dureid Gedicht aufgesagt. Und zwar, ich habe ihnen gesagt, geht nicht zu Mun'araj al-Liwa. Das wird, geht nicht zu diesem Platz, die hieß Mun'araj al-Liwa. Geht nicht zu diesem Platz. Macht das nicht. Aber die wollten das nicht annehmen und am nächsten Tag haben sie gewusst, was sie getan haben. Aber ich bin, passt auf, ja? Ich bin von Ghaziya. Wenn Ghaziya irre geht, dann gehe ich auch in die Irre. Und wenn Ghaziya gut macht, dann mache ich auch gut. Ich gehöre zu diesem Stamm. Ich tue, egal was sie mir sagen. Und dann sagt er, Tanadau faqalau, das bedeutet, sie haben sich gerufen und sie haben gesagt, ein Reiter ist gefallen, vom Pferd gefallen. Ich habe gesagt, Abdullah dhalikum radi, ist Abdullah derjenige, der getötet worden ist? Der meinte sein Bruder. Und sein Bruder wurde getötet in diesem Kampf. Aber wichtig ist hier, was er gesagt hat. Wahal ana illa min ghaziyata, in rawat rawaitu, wa in tarshud ghaziyatu, arshudi. Das bedeutet, ich bin von Ghaziya. Ich bin von diesen Leuten. Wenn sie irre gehen, dann gehe ich auch irre. Wenn sie Unrecht tun, dann tue ich auch Unrecht. Und wenn sie Rechtschaffenes tun, dann tue ich auch Rechtschaffen. Das heißt Nationalismus. Nationalismus, genau, pur. Und im Islam ist das verboten. Im Islam, wenn dein Bruder Unrecht tut, dann musst du ihn verhindern. Wie der Prophet sagte, Unsur achaka zaliman aw mazluma. Das bedeutet, unterstütze deinen Bruder im Unrecht und wenn ihm Unrecht getan wird. Da haben ihm gesagt, o Prophet, bei Unrecht getan wird, haben wir verstanden. Aber wie unterstützen wir ihn, wenn er Unrecht tut? Der hat ihnen gesagt, dass ihr ihn verhindert, Unrecht zu tun. So ist das im Islam. Und im Islam gibt es nicht, dass man sagt, ja, ich bin Deutscher, da sind wir die Besten. Und ich bin Araber, da sind wir die Besten. Ich bin Türke, da sind wir die Besten. Und nur die Türken sind richtig. Nur die Kurden sind richtig. Haben wir so im Islam nicht. Der Prophet sagt, lass das ist verdorben. Das ist stinkend. Das stinkt. Und er sagte, das ist von Jahiliyyah. Genau, was wir jetzt erzählen. Das war in Jahiliya sowas, aber im Islam ist das anders. Al-Qabila tatakawwan min tabaqatin thalath. Nee, Entschuldigung, bevor wir Al-Qabila, natürlich, ihr seht das nicht, was ich hier erkläre im Internet, aber das ist, barakallahu fikum, so ein, jetzt ein Plan, ein Mappe für die arabischen Stämme in den arabischen Halbinsel. Sieht mal hier zum Beispiel. Das ist Qabilat Harb. Das ist Stamm von Harb. Diese rote hier. Was ich mit Maus drauf bin jetzt. Oder zum Beispiel Juhayna. Die haben hier dieses Gebiet gehabt. Und hier, wenn die anderen zu ihrem Gebiet gekommen sind, dann gab es sozusagen Krieg zwischen ihnen. Das ist Shammar. Schaut mal, wie groß. Und das ist hier, schaut mal, wie groß. Al-Murra heißen die. So viel. Das ist ein Tier. Das ist zum Beispiel Al-Dawasir. Das sind, und die sind bis heute, wenn du heute in Saudi-Arabien die Leute fragst, der sagt sie jetzt zum Beispiel, ich bin Al-Utaybi. Ich bin, das ist Utayba. Ich bin Al-Dosari. Das sind Al-Dawasir. Ich bin Al-Qahtani. Das sind Qahtan. Ich bin zum Beispiel Shahrani. Das sind Shahran. Und so weiter. Und diese Namen von Stämmen, die sind nach bestimmten Personen genannt. Al-Qabila, ya Akhwa, tatakawwan min thalathi tabaqat. Undun thlat tabaqat. Tabaqat al-Ahrar. Ahrar. أبناء القبيلة وهم أبناء الدم الواحد والنسب المشترك وهذول لهم كل الحقوق لها كل الحقوق ولكن عليها واجبات هي الحامية وكذا يعني هم الحرس الجمهوري والوحدات الخاصة أي نعم ما هو لا وقتك أن تلاقي طبقة الموالي يا أخوة الموالي هم الذين انضموا إلى القبيلة من العرب الأحرار لا مو من نسبها أو اللي كانوا عبيد وأعتقوا كان عبد وأعتق فصار طبقة الموالي لأنه ليس من أهل القبيلة إنما جاي دخيل عليها يعني الدخلاء والطبقة الثالثة هذه الطبقة يا أخوة كان وضعها الاجتماعي سيء كان أخذوا لهم حقوقهم يعني دي أين فاندرا أخذوا لهم حقوقهم وكل هذه الأمور وما كان عندهم يعني كثير من الحقوق يعني بين وبين كان عندهم شوي ولكن بين وبين أما الطبقة الثالثة فهم الأرقاء يعني العبيد وهؤلاء هم إما أسر الحرب أو اللي يشتروهم فهؤلاء لا حقوق ولا شيء وعليهم واجبات ولازم يعملوا كل الأمور كانوا يعني يباعوا ويشتروا وكذا فالحمد لله الإسلام أعتق أمر بالعتق بارك الله فيكم der arabische Stamm bestand aus drei Gruppen der arabische Stamm bestand aus drei Gruppen. Die erste Gruppe ist, oder drei Schichten. Die erste Schicht ist die Schicht von den Freiern. Das bedeutet die Leute, die frei waren. Oder die Stamm, sozusagen die Stammmitglieder. Und diese Leute, die Verbindung zwischen ihnen war durch Blut und Verwandtschaft. Und das sind Kern des Stammes. Das wird die Familie, die diesen Kern führt. Und von ihnen sind alle. Diese Leute, die haben alles gehabt. Alles gehabt. Und die haben wenig Aufgaben. Obwohl, die haben auch Aufgaben. Aber allgemein, die haben alles gehabt. Und die genießen ihre die genießen Rechte und die bekommen alles, was sie wollen. Ja, die Adligen oder sozusagen die Einheimische. Die Einheimische sozusagen. Das bedeutet Bürger Nummer 1. Klasse 1. Die andere Schicht oder die andere Gruppe, die waren Al-Mawali. Al-Mawali, die sind die Einwanderer. Die kamen von anderen Stämmen und die sind geblieben bei diesen Leuten oder die eingebürgert sind. Die eingebürgert sind. Das heißt, sie kommen nicht, sie sind nicht von dieser, von diesem Stamm. Die sind nicht von dem Stamm, aber die sind gekommen und dann sind sie geblieben. Und da hat man sie sozusagen aufgenommen. Oder andere, die waren versklavt und die haben ihre Freiheit gekauft. Und die sind dann freie Menschen geworden. Und diese Leute, die waren mittelmäßig, aber die haben keine, nicht so große Rechte. Die dritte aber dann, die dritte Schicht, das sind die heutzutage Ausländer. Auf jeden Fall die dritte, das sind die Sklaven. Die Sklaven. Ja, Asyl. Duldung. Asyl. Ja, die Asyl. Oder was Asyl? Nee, Asyl haben Rechte noch. Asyl, die sind. Nee, die Asyl, die sind die Al-Mawali. Al-Araqqa, die sind ohne Status. Aber die Sklaven. Diese Leute, die mussten alles machen und die wurden gekauft und verkauft. Oder die waren die ausgebeuteten Menschen durch Krieg. Das sind die Sklaven. Und diese Leute, die haben überhaupt keine Rechte gehabt und die müssten alles tun in dem arabischen Stamm. Und Alhamdulillah kam der Islam. Und er hat diese Leute befreit. Und er hat diesen Leuten ihre Rechte gegeben. Einer von ihnen war Bilal. Der erste, sozusagen, Barakallahu fikum, der erste Muezzin im Islam. Der war Sklave. Aber Abu Bakr hat ihn befreit. Und Umar sagte, Bilal Sayyiduna. Bilal ist sozusagen ein Herr in uns. Zwischen uns. Und das ist die Sache, Alhamdulillah, dass wir Muslim sind. Aber Barakallahu fikum, schaut mal die Lage damals und vergleicht ein bisschen mit dieser Lage und inshallah die Befreiung Allahs wird kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wir machen hier Schluss und wir wollen nicht länger machen. Barakallahu. Entkommen es ihr lit, fadwalu. Machen wir das auch Speicher unter. Ja, das gefällt mir auch. Ja, ich will die okay, die Brüder und Schwestern, wenn ihr auch Fragen zum Thema habt, dann bitte schön, was wir gemacht haben. Wir haben heute gesprochen über arabische Stämme. Und arabischen Stamm und wie die Lage, das politische System war. Und subhanallah, ich meine, ich merke viel sozusagen, viele Verbindungen zu den Systemen, die heute existieren. Viele Verbindungspunkte, oder? Kann man sehen, ne? Taib, ich denke, es gibt keine Fragen, kleinen Moment. طيب es gibt keine Fragen. Es gibt keine Fragen, sehe ich. Wenn die Admin hier im Raum bleiben möchten, dann bitte schön. Wir werden uns inshallah